Bitte Hallo, guten Tag. Was ist mein Name? Ich bin Assistent Ärztin Hiatetik und heute für Sie zuständig. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? ja, gerne. Ja, kurz vor Ablauf werde ich Ihnen ein paar Fragen zu Ihrer Person und Daten stellen. Dann werden wir sofort über Ihre aktuellen Beschwerden kommen. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Oliver Baumann. Ja, können Sie bitte Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Also Oliver wie Oliver, Oliver und Nachname Baumann, Baumann, Baumann. Ja, okay, alles klar. Herr Baumann, wie alt sind Sie? Ich bin 62 Jahre alt. Wann sind Sie genau geboren? Ich bin geboren am 14.06.1961. 14.06., ne? Ich habe richtig verstanden. 14.06., 14. Juni Ja. 1961. Ja, okay. Wie groß und wie schwer sind Sie? Wie groß bin ich ungefähr? 1,76 und wiege ungefähr 82 Kilo. 82 Kilo, okay, alles klar. Was führt Sie uns? Was für Beschwerden haben Sie? Was mich zu Ihnen führt? Ja, also ich merke, in den letzten paar Tagen habe ich mehr an Gewicht zugenommen, obwohl ich nicht mehr gegessen habe. Und meine Beine fühlen sich dick an. Und meine Frau sagt, auch mein Gesicht ist ein bisschen dicker geworden. Ja. Wie viel Kilo haben Sie abgenommen? Ich habe Ungefähr? nicht abgenommen, sondern ich habe zugenommen. Hast du genommen? Okay, Entschuldigung. Akustisch habe ich falsch verstanden. Wie viel Kilo haben Sie zugenommen und in welcher Zeitraum? Also innerhalb der letzten 4, 5 Tage vielleicht so 5 Kilo. Okay. Sind beide Beine ist geschwollen, oder? Ja, die Beine sind so ein bisschen geschwollen. Also wenn ich so Socken trage, dann schnüren die sich da ein. Okay. Okay. Haben Sie noch andere Beschwerden, zum Beispiel Bauchschmerzen? Enge Gefühl, ja, Luftnot oder Bitte was? ja. Ja, vor allem, ich kann nicht mehr flach liegen, ja, was immer bisher unproblematisch war. Ich kann nachts nicht mehr flach liegen. Ich kriege keine Luft. Ich habe Angst zu ersticken. Angst vor Verstecken. Ja, okay. Leiden Sie an chronischer Vorerkrankung wie Herzkrankheit oder Bluthochdruck oder? Also herzkrank war ich bisher nicht, ist mir nicht bekannt. Bluthochdruck, bisschen hatte ich Bluthochdruck. Ja, wobei mein Hausarzt immer gesagt hat, ich soll ein bisschen salzarm essen, dann wird das schon gehen. Ja, achten Sie auf Ihre Ernährung ohne Salz. Habe ich eigentlich immer geachtet, ja. Ja, okay. Sind Ihre Beschwerden plötzlich aufgetreten oder langsam aufgetreten? Das ist ganz langsam gekommen. Langsam. Und hatten Sie im Laufe der Zeit Verschlechtert oder Verschlimmer? Was denn? Ja, ich Ihre Schwellung sind zugenommen oder? Also innerhalb der letzten 4, 5 Tage, das ist jetzt mehr und mehr geworden. 6, 5 Tage. Okay. Haben Sie Schmerzen oder Farbeveränderungen an der Beine bemerkt? Oder haben Sie nur Farbveränderungen, Schwellungen? nur Schwellungen, mehr nicht. Ja. Okay. Leiden Sie unter Taubheitsgefühl, Missempfindung oder Kribbelgefühl an den Beinen? oder irgendwo? Nee, das habe ich nicht. Nee, das habe ich nicht. Okay. Früher hatten Sie ähnliche Beschwerden? Nee, früher hatte ich sowas nie gehabt. Ja. Okay. Haben Sie Fieber? Oder fühlen Sie sich fiebrig? Ja, Fieber habe ich nicht, nee, aber manchmal habe ich den Eindruck, ich habe so, wie soll ich das ausdrücken, manchmal so, als wenn ich Hitzewallungen hätte. Hitzewallungen. Leiden Sie unter Schüttelfrost, Nachschweiß oder ja. Also, na, was meinen Sie mit Nachtschweiß? Nachschweiß. Werden Ihre Kleidung werden in der Nacht nass geworden? Hani müssen Sie in der Nacht wechseln oder? Ja, wenn Sie das so fragen, ja, in den letzten 2, 3 Wochen ist das schon mehrmals vorgekommen, ja. Ja, haben Sie Auflöser für Ihre Beschwerden bemerkt? Nochmal bitte. Haben Sie irgendwelche Auflöser für Ihre Beschwerden bemerkt? Zum Beispiel sagen Auslöser. Sie, Essen, ja. Nee, nee, Auslöser sind mir jetzt nicht aufgefallen, ne. Haben Sie dagegen etwas gemacht oder etwas eingenommen wegen dieser Nee, Beschwerden? nein, nein. Ich habe gedacht, es geht weg, aber es wird immer mehr und mehr. Deshalb bin ich jetzt zu Ihnen gekommen. Ja, okay, Meron. Ja, okay. Haben Sie Probleme? Bekommen Sie Rufnot während Treppe steigen, laufen? Also jetzt in den letzten Tagen ist es so, ich komme kaum mehr Treppen hoch, so nach ein Stockwerk kann ich nicht mehr, da muss ich stehen bleiben. Ja. Stehen bleiben. Ist Ihnen schwindelig? Nee, Schwindel habe ich nicht bemerkt, nein. Ja, okay. Haben Sie schon Ihre Bewusstsein verloren? Bewusstseinsverlust? Nee, habe ich nicht gehabt. Okay. Okay. Ich würde gerne jetzt wieder, wenn Sie an der Beine drücken, wie sieht das? Hani, diese Anschwellung ist verschiebbar oder nachdem Ihre Drücken gibt, ja, haben Sie etwas? Wie meinen Sie das? Verstehe ich jetzt nicht. Ja, wenn Sie die schweren Beine drücken, Ja. macht das Spur oder wenn Sie weggehen, gibt es keine Spur. Da gibt es Also dann. Sie können den Finger eindrücken, das bleibt dann bestehen. Das war okay. Okay, wie ist Ihr Wasserlassen? Wie oft gehen Mit Sie was? Toilette? Haben Sie in der Also, letzten Zeit Veränderungen bemerkt? ja, ich habe den Eindruck, das ist ein bisschen weniger geworden. Können Sie bitte beschreiben, hani, wie oft gehen Sie und in welcher Menge? Hani, Also können Menge Sie weiß ich bitte? nicht, habe ich nie gemessen, aber früher bin ich immer so 4, 5 Mal am Tag bin ich immer zur Toilette gegangen. Letzte Zeit habe ich gemerkt, so 2 Mal, 3 Mal maximal, mehr nicht. Und es kommt auch nicht viel. Das kommt nicht viel. Welche Farbe hat Ihr Urin, Wasserlassen? Das ist ja gelblich, braunlich oder dunkelbraun. Also das ist ganz hell. Hey, okay. Hey, okay. Wie viel Wasser trinken Sie täglich? Also ich bin eigentlich immer ein guter Trinker. Ich habe jeden Tag immer so 3 Liter, 3,5 Liter immer getrunken. Okay. Und wie ist Ihr Stuhlgang? Haben Sie Verstopfung oder Durchfall? Nein, weder noch. Ja, okay. Wie ist Ihr Appetit? Also mein Appetit ist jetzt in den letzten 2, 3 Tagen ein bisschen schlechter geworden, aber sonst habe ich immer einen guten Appetit gehabt. Ist Ihnen übel? Ja, so leicht jetzt in den paar Tagen, aber sonst habe ich sowas nicht gehabt. Haben Sie schon Eyebrow? Nee, Erbrechen habe ich nicht gehabt. Okay. Okay. Mm. Okay. Wie fühlen Sie in der letzten Zeit? Müde oder leiden Sie Nochmal. Kraftlosigkeit oder Nochmal, ich habe Sie nicht verstanden. wie fühlen Sie in der letzten Zeit? Leiden Sie unter Kraftlosigkeit oder? So richtig kraftlos nicht, aber ich habe den Eindruck, meine Muskeln, die schwächeln so ein bisschen. Muskelschwäche. Ja. Okay. Ja, okay. Sie haben schon erwähnt, Sie haben ein bisschen erhöhten Blutdruck. Sie müssen Ihre Ernährung achten, wenn ohne das. Haben Sie noch Ja. andere Erkrankungen? Oder das? Nee, sonst habe ich keine anderen Erkrankungen. Ist mir nicht bekannt. Okay, sehr gut. Nehmen Sie Medikamente ein, regelmäßig? Ich nehme momentan keine Medikamente ein. Okay. Wurden Sie schon einmal operiert? Ja, am Blinddarm, das war in der Kindheit. Vor 30, 40 Jahren, ja. Okay. Das war's nun. Bin da, haben Sie Blinddarm. noch andere? Operation Nee, oder das war. sonst keine anderen Operationen. Okay. Wissen Sie, gab es Komplikationen während oder nach der Operation? Nee, das war ein harmloser Eingriff, hatte man damals gesagt. Das ist relativ schnell abgeheilt. Okay. Ist Ihnen Allergien bekannt? Nee, nicht, dass ich wüsste. Okay, gut. Sind Sie vollständig geimpft? Ich meine, Was gegen meinen Sie mit Corona. vollständig geimpft? Ich meine, Corona und kindheitliche Impfungen. Also die Kindheitsimpfungen sind alle gemacht und Corona auch, na klar. Okay. Waren Sie in der letzten Zeit im Ausland oder hatten Sie eine lange Reise? Nein, ich war weder im Ausland noch hatte ich eine Reise. Okay. Ich würde gerne jetzt ein paar Fragen zu Ihrer Gewohnheit stellen. Rauchen Sie, Herr Baumann? Ich habe mal geraucht, aber es ist jetzt 30 Jahre her. Ich rauche seither nicht mehr. Okay, Sie haben eine gute Entscheidung getroffen. Wie viele Jahre und wie viele Zigaretten haben Sie geraucht früher? Also ich habe vielleicht nur 5 Jahre geraucht insgesamt und am Tag waren es vielleicht so 20 Zigaretten. Okay, alles klar. Trinken Sie Alkohol? Ganz selten, ganz selten. Vielleicht ein, zweimal im Jahr zu feierlichen Anlässen. Okay. Bitte nehmen Sie die nächste Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage, die ich jede Patientin fragen muss. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Nein, Heroin, nein. Marihuana oder? Mit Drogen habe ich nichts am Hut. Okay. Ich würde gerne jetzt ein paar Fragen zu Ihrer Familiengeschichte fragen. Leben Ihre Eltern noch? Bitte nochmal. Leben Ihre Eltern noch? Ja, die leben noch. Aha. Ja, leiden Ihre Eltern an irgendwelche Erkrankungen, wie Zuckerkrankheit, Herzkrankheit oder Bluthochdruck? Erstmal Ihr Vater? Ja, natürlich. Ich meine, die sind nicht mehr die Jüngsten. Mein Vater leidet an Diabetes. Es war so ein Zweier, jetzt muss er Insulin spritzen. Und darüber hinaus hat er mit der Prostata Probleme. Und die Mutter, ja, die hat mal mit der Brust ein Problem gehabt. Ich weiß nicht, ob das Krebs war oder gutartig. Und dann hat sie auch noch einen Schlaganfall gehabt. Und sie hatte auch einen Bluthochdruck. So wie das so im Leben ist, je älter man wird, desto mehr Krankheiten kommen zutage. Okay. Okay, ich habe verstanden. Was machen Sie beruflich? Ah, ich bin in einem Wirtschaftsunternehmen als Ingenieur tätig. Sind Sie zufrieden mit der Arbeit oder haben Sie Stress? Nein, nein, Stress habe ich nicht. Ich mache den Job sehr gerne. Okay, wie ist Ihr Familienstand? Oh, ich bin verheiratet. Okay, haben Sie Kinder? Leben Sie mit Ihrer Familie? Ja, ich lebe mit meiner Frau zusammen, das ist richtig. Okay, haben Sie Kinder? Ja, zwei Söhne und eine Tochter, aber die sind schon alle außer Haus. Die sind schon alle erwachsen, haben selber Familien, die sind nicht mehr unter uns. Okay, sind Sie gesund? Die sind gesund, die haben keine Probleme mehr. Okay. Super. Ja, okay. Haben Sie in der letzten Zeit Hautfarbe Veränderungen bemerkt? Zum Beispiel gelbe Haut oder? Das weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Okay. Haben Sie Ihr Blutdruck gemessen schon? Nö, ich habe ja bisher nie so richtig Probleme damit gehabt. Und gemessen habe ich den Blutdruck jetzt nicht, nein. Okay. Haben Sie früher Probleme bei Schilddrüse? Mit der Schilddrüse Probleme ist mir nicht bekannt, nein. Nein, mir ist nicht bekannt. Ja. Okay. Okay, ich habe jetzt meine alle Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Nee, eigentlich nicht. Ich warte nur darauf, dass man mir so ein bisschen hilft und mir sagt, was los ist. Ich kenne meinen Körper nicht mehr wieder. Ich erkläre Ihnen jetzt, was wir machen sollen. Erst ist es so früh, etwas zu sagen. Zur Abklärung brauche ich noch ein paar Untersuchungen. Ich werde Sie erstmal körperlich untersuchen, dann messe ich Ihre Vitalparameter. Ich meine, ich habe Blutdruck, Atemfrequenz, Herzfrequenz. Dann schreibe ich ein EKG und nehme Blut ab. Nach der Ergebnisse kann ich Ihnen mehr sagen. Okay, gut, einverstanden. Ja, okay. Bitte nehmen Sie Platz im Wartezimmer. Ich rufe Sie gleich. Alles klar. Alles klar. Ja. Das. Gibt es andere Fragen? Ja. Kann ich fragen? Ja, fragen Sie. Ja, danke. Bezüglich Ihrer geschwollenen Beine wollte ich fragen, ob die Schwellungen bilden Sie zurück oder sind Sie immer da, tagsüber? Die sind jetzt immer da. Die lassen sich nicht mehr wegdrücken. Die gehen auch nicht weg. Hallo, Herr Baumann. Okay. Und husten Sie? Husten habe ich nicht, nein. Hallo? Ja? Nein? Nein, Haben nein, Sie kein Husten. Brustschmerz? Nee, Und Brustschmerzen habe ich auch nicht. okay. Zwei Und Fragen und dann andere Kollegen, bitte. danke. Hallo, Herr Baumann. Haben Sie Hallo. zunehmende Bauchumfang bemerkt oder ist Ihnen Jucken aufgefallen? Also die Haut juckt schon so ein bisschen, aber Bauchumfangsvermehrung habe ich jetzt nicht so richtig bemerkt, nein. Okay, vielen Dank. Haben Sie bisher Probleme mit Prostate? Mit der Prostata Problem? Genau. Nee, ist bisher nicht gewesen, nein. Okay. Hallo, Herr Bormann. Ich habe einige Fragen. Hatten Sie vor einem Monat irgendwelche Erkältung oder virale Infektionen gehabt? Infektionen gehabt. Vor einem Monat, da muss ich mal überlegen. Innerhalb einer Nee, Monat. kann ich mich nicht daran erinnern. Nehmen Sie regelmäßig irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel? Nahrung, Nee, ich okay. nehme keine. Ich esse ganz normal. Also ich glaube auch nicht an irgendwelche Vorteile von Nahrungsergänzungsmitteln. Okay, vielen Dank. Noch andere Kollegen? Kontrollieren Sie Ihre Gesundheit regelmäßig, Herr Baumann. Wie meinen Sie das? Zum Beispiel jeden 6 Monate oder ein Jahre Ihre Laboruntersuchung oder Ultraschalluntersuchung machen. Haben Also, gemacht. ich bin vor einem Jahr mal zum Urologen gegangen, zur Prostatakontrolle. Das war aber auch alles, sonst habe ich keine Probleme, sonst ich bin kein Arztgänger. Nein. Herr Baumann, Ja, bitte. leiden Sie an Herzrasen und gefragt und ich weiß nicht, aber Herzrasen und Herzstolpern. Also Herzrasen habe ich jetzt nicht bemerkt, nein. Und sonst habe ich auch keine Probleme mit dem Herz. Ich habe eigentlich auch immer wieder mal so ein bisschen Sport gemacht. Ich fahre sehr gerne Fahrrad, auch mal so 20 Kilometer am Tag, am Wochenende, wenn ich Zeit habe. Also ich habe bisher keine solchen Probleme gehabt. Okay. Ayşe. Ja. Ne yapıyorsun sen yap. Okay. Wollen wir dann mal. Ja. Bitte. Okay. Hallo Oberarzt, ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Ich werde Ihnen ihn vorstellen. Hätten Sie Zeit? Kann ich den Patienten vorstellen, wäre die Ja. richtige Frage. Ja? Okay. Nee. Ja, na klar, gerne. Okay. Der Patient heißt Oliver Baumann. Herr Baumann ist 62 Jahre alt, geboren am 14.06.1961, 1,78 Meter groß, 82 Kilo schwer. Herr Baumann hat sich bei uns seit 6 Tagen bestehende, progrediente, langsam aufgetretene Ödeme an der Beine und im Gesicht vorgestellt. Die Meine Beschwerde Meinung. an der Beine, ja, vorgestellt. Die Beschwerden seien langsam aufgetreten und hätten sich im Laufe der Zeit zugenommen. Der Patient klagte über leichte Übelkeit ohne Erbrechen und Olligüre. Die Frage nach Fieber, Tachykardie, der Patient klagte über Übelkeit, Belastungsdyspnoe, leichte Übelkeit ohne Erbrechen und Olligüre. Die Fragen nach Fieber, Tachykardie, Dyspnoe, Angina pectoris, Orthopne und Auslöser wurden verneint. Die vegetative Anamnese ergab sich inapetent seit 3 Tagen. Gewichtszunahme 5 Kilogramm in letzten 5 Tagen und Insomnie. An der Vorerkrankungen leide er an arterieller Hypertonie, die mit Ernährung, an der Vorerkrankungen leide an arterielle Hypertonie. Er ahdet nur auf die Erlernung ohne Satz. Ernehme, Man ernehme. sagt, man, Sie können auch sagen, kochsalzarme Diät, sagt man auch dazu. Ah, okay. Hat die mit kochsalzarme Diät behandelt? Ernehme regelmäßig keine Medikamente ein. Er wurde vor 14 Jahren appendektomiert, o komplikationlos. Allergien bestünden nicht. Er sei vollständig geimpft. Die Reiseanamnese sei unauffällig. In der Nutzenanamnese er sei extra offen seit 30 Jahren. Früher hat er 5 Jahre lang 20 Zigaretten täglich geraucht. Alkoholkonsum und Drogenkonsum seien unauffällig. An der Familienanamnese fanden sich Diabetes mellitus und Prostataerkrankung bei dem Vater und unklare Brusterkrankung und Apoplex und arterielle Hypertonie bei der Mutter. Er sei Ingenieurin, er habe keine Stress im Privatleben und im Arbeit. Er sei verheiratet, er sei verheiratet und lebt mit seiner Familie. Er habe zwei gesunde Söhne. Und eine Tochter. Ah, ja, okay. Und eine Tochter. Okay, Okay. gut. Und was haben Sie jetzt mit dem gemacht? Habe ich bisher nicht gemacht, aber so abgerückt werde ich erstmal den Patienten körperlich untersuchen. Erstmal möchte ich Vitalparameter messen. Ich messe Blutdruck, Fieber, Atemfrequenz, Herzfrequenz. Danach ich höre Herz und Lungen ab und ich überprüfe und Beinödeme und ich messe dich. Ich messe die Beine Umfang. Ja, dann schreibe ich ein EKG, ob eine Herzrhythmusstörung gibt. Danach nehme ich Blut ab. Ich möchte Blutbild, CRP, Blutzucker, Elektrolyte, Leberwerte, Nierenwerte, ProBNP und Herzenzyme stimmen. Ja, gegebenenfalls möchte ich eine Echokardiographie und Duplex-Sonographie an den Beinen durchführen. Und ich möchte auch Dedime schauen im Bild. Sehr gut, sehr gut. Ja, warum Dedimere? Ja, eine TAFT und Lungenödeme auszuschließen. Ja, aber der war ja nicht auf Reisen, hatten Sie gesagt, ne? Und der hat keine Reiseanamnese und der war auch nicht bettlägerig gewesen, oder? Ja, in Bettwegen habe ich nicht gefragt, aber er hatte früher keine ähnliche Beschwerden. Also, wie schätzen Sie denn die Wahrscheinlichkeit für eine Thrombose oder Lungenembolie denn ein? Eher hoch oder niedrig? Nicht so, laut Verskohle niedrig, kann man sagen. Ja, also Ja, Sie können das also natürlich war machen, dafür. ist nichts Falsches, aber ich glaube nicht, dass der eine Lungenembolie hat, so wie Sie das Ja, schildern, ne? Gut, Er hat okay. keine Reiseanamnese, keine Krankenausfall, keine lange Reise, keine Malignität, Ja, keine sehr gut, sehr gut. Risikofaktor. Gut. Und so, jetzt haben Sie den untersucht und Sie haben tatsächlich gesehen, der hat an den Unterschenkeln schon eindrückbare Ödeme, sagt man. Ja? Der hat eindrückbare Ödeme. Und Sie merken, ja, er könnte auch so ein bisschen Anasarke haben. Ja, nicht nur an den Unterschenkeln, sondern das Ganze kann auch in die Bauchdecke oder so ein bisschen ödematös geschwollen sein. Anasarca könnte der auch haben. Und wenn Sie den abhören, was hören Sie da in den Lungen, basalen Abschnitten? Hören Sie da irgendwelche Rasselgeräusche? Ja, ich höre das Rasselgeräusche bei Ja. den Lungen, ja, Ja, wegen sehr gut. Lungenödeme. Ja, und den sollten Sie vielleicht mal röntgen, um zu sehen, inwieweit dass so ausgeprägte Ergüsse sind. Sie können auch mal einen Ultraschall machen, einen Pleurasono machen, um zu gucken, ob das irgendwie punktable Ergüsse sind oder nicht, ob sich das lohnt oder nicht. Man kann es auch diagnostisch einmal punktieren und nachschauen, ob das ein Transsudat oder ein Exsudat ist. Ne? Als Assistenzärztin in der Thorax-Klinik müssten Sie das erkennen. Ne? Ja. Gut. So, und im EKG, was ist Ihnen da aufgefallen? Ja, kann ich im EKG kann man Linksschenkel oder kann man erstmal Linkstip oder Linkstip beurteilen, danach schauen wir, ob P-Pulmonale gibt, hani weiter arteriellen warten wir Vorhofflimmern P-Pulmonale. Ja. Aber Sie sehen in dem EKG nichts Auffälliges. Das ist ein ganz normaler, regelmäßiger Sinusrhythmus, keine Erregungsrückbildung, Störungen und keine Blockbildungen. Also der hat ein ganz normales EKG. Ist jetzt auch nicht irgendwie atypisch oder irgendwie anders konfiguriert. Im EKG sehen Sie nichts Auffälliges. So. Ja, Und was machen Sie dann dann? Echokardiografie. Ich Ja, können Sie messe machen. Können Sie Ejektion. machen, aber bevor Sie gleich in die ganz spezielle Untersuchung gehen, denken Sie allgemein, ja. Wenn so jemand zum Beispiel in die Notaufnahme oder auf die Station kommt, dann hat der entweder schon Blut abgegeben oder Sie müssen erstmal Blut abnehmen, gucken, wohin geht das Ganze überhaupt, ja. Dass Sie sich erstmal ein Bild von dem Patienten machen. Was haben Sie vor sich? Was sehen Sie da, ja? Blut abnehmen. Also das Allerwichtigste ist, Sie müssen Schritt für Schritt vorgehen. Sie machen eine Ganzkörperuntersuchung. Was Sie gesagt haben, Sie schreiben ein EKG. Sie schreiben ein EKG. Ja, Ein ich achte. Ultraschall vom Bauch können Sie gerne noch machen. Und die Laboruntersuchung ist sehr, sehr wichtig. Ne? Das sind die drei elementaren Dinge. Und ein Röntgen können Sie noch machen. Dann können Sie sich schon ein Bild machen, was der Patient überhaupt haben könnte. Und dann erst kommen die weiterführenden spezifischen Untersuchungen. Ja, wenn Sie denken, das ist ein kardiales Problem, dann machen Sie eine Echokardiographie. Wenn Sie denken, das ist ein anderes Problem, dann vertiefen Sie sich in diese Richtung. So. EKG haben wir geguckt, da ist nichts. Also da erwarte ich jetzt auch nichts am Herzen. Echo ist sicherlich nicht schlecht, aber nicht zu diesem Zeitpunkt das Richtige, würde ich sagen. Ne? Sie gucken erstmal mit dem Ultraschall. Wie sieht es da aus? Wenn am Herzen nichts ist, weshalb kann man sonst noch Ödeme haben oder Anasarka haben? Ja, bei der Eiweißmenge, bei Hypoalbumin warten wir auf Ja, Hypoalbumin. Hypoalbuminämie, das kann sowas Leberzirrhose, machen. ja, Leberkrankheiten und und Nierenerkrankungen macht auch Ödem. Sehr Äußerhalb. gut, darum geht es jetzt. Ja, das ist ja einmal die Bauchorgane angucken und schauen, ob zum Beispiel ein Nierenstau da ist, ob zum Beispiel die Leber zirrhotisch umgebaut ist oder vielleicht doch ein Tumor in der Leber drin sitzt. Danach einmal schauen, ne, gucken, Ultraschall. Und Sie sehen im Ultraschall, hat der Mann ein bisschen Wasser im Bauch, also Aszites, aber die Nieren sehen blander aus und die Leber ist völlig normal konfiguriert. Vielleicht ein Ticken Steatosis Hepatis, also so eine Fettleber, aber sonst sehen Sie nichts Auffälliges. So. Und was machen Sie dann? Jetzt gucken Sie sich die Laborwerte an. Und im Ja. Labor sehen Sie, ja, sagen Sie, was gucken Sie sich als Blutbild, allererstes an? Blutdrucker, Eiweiß und Pro-BNP, Nierenwerte, Ja, sehr gut. Leberwerte, Und also, was Sie sehen, Natrium ist fast normal und Kalium ist ein bisschen erhöht mit 6,0 und Kreatinin ist so bei 4,6, Harnstoff um die 160, Harnsäure 12,0 und Leberwerte sind so ein bisschen angestiegen und CRP ist fast bei 0. Und Ja. Blutbild ist völlig normal. Ja, ben, ich denke, övolemische ve ich denke, ADH-Syndrom kann man sagen, oder? Antidür. Ja, Sie, wenn, dann müssen Sie sagen, Syndrom der inadäquaten ADH-Sekretion, SIADH. Aber was fällt denn allererstes auf? Nicht gleich an die Ursache gehen. Es fällt Ihnen auf, das ist ein akutes Nierenversagen. Ne? Sie sehen erstmal ein Nierenversagen vor sich. So. Was die Ursache des Nierenversagens ist, das wissen Sie zu dem Zeitpunkt erstmal nicht. Eine Sekunde, ich muss mal gerade. Gut, Entschuldigung. Also akutes Nierenversagen. Und jetzt müssen wir uns langsam an die Sache heranarbeiten. Was ist es? So, wenn wir jetzt ein akutes Nierenversagen haben, was fällt Ihnen dann als Ursache für ein akutes Nierenversagen denn so ein? Ja, Sie haben macht am erzählt, dieser Mensch trinkt eigentlich sehr gut, bis zu 3 Liter am Tag. Kann das eine, man sagt, ein prärenales Nierenversagen sein? Also Hypovolemie? Kann das sein? Eher wahrscheinlich nicht. Was kann es sein? Ich habe Medikamente gefragt. Er nimmt keine Medikamente. Und Sehr gut. die Infektion geht sich da auch gefragt. Hani wegen Ja. Streptokokkus weil manchmal konnte es zu Nierenversagen führen. Ja, sehr gut. Ja, die hat auch Was gibt's gefragt. noch? Was gibt noch? Also Sie können ja aufzählen, zum Beispiel, das haben Sie ja schon richtig alles gefragt gehabt. Es gibt natürlich eine Hypertonie-bedingte, also Nephrosklerose. Sie können eine diabetische Nephropathie haben. Sie können eine arzneimitteltoxische Nephropathie haben. Sie können eine infektinduzierte Nephropathie haben. Was können Sie aber auch noch haben? Eine Keine Ahnung. Autoimmunnephropathie, eine Autoimmun. Autoimmunnephropathie, ne? Das kann es manchmal auch geben. Und das Merkwürdige bei der Autoimmunnephropathie ist, die Leute haben kein Fieber, keinen Schüttelfrost, gar nichts. Deswegen kann man den Leuten nicht ansehen, ob das jetzt irgendwie infektinduziert ist oder nicht. Ne? Und jetzt müssen wir Schritt für Schritt alles einmal abklären. Was von dem passt zu diesem Menschen? Ja? Der hat keinen Infekt gehabt, CRP ist null. Aber trotzdem sollten Sie bei diesem Menschen nach gängigen Viren einmal nachgucken. Ja? Und hier in Deutschland gibt es einen Virus, der ganz besonders sogenannte Niereninsuffizienzen macht, akute Niereninsuffizienzen. Haben Sie von dem schon mal gehört? Ein Virus, der das manchmal so macht. Der Hantavirus. Ja, Hantaviren sind vor allem so in Ratten oder in Mäusekot enthalten. Und wenn die Leute im Garten mal so ein bisschen mit der Hand arbeiten und so weiter, dann können sie diese Viren aufnehmen. Und diese Viren machen eine extreme Verschlechterung der Nierenfunktion. Die können bis hin zu Intensivpflichtigkeit komatös werden. Und es kann sogar passieren, dass das tödlich verläuft. Ich habe Ne? erstmal Und gehört, das ist dass eine akute Form. Bitte? ich habe erstmal gehört, Hantavirus. Hantavirus noch nie gehört? Ja, Das ist hier ich in Deutschland sehr, sehr weit verbreitet. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ja, das ist so. Das ist ja. manchmal so regional sehr, sehr häufig vorhanden. Und Hantaviren machen eine akute Niereninsuffizienz. Danach sollte man einmal schauen. Sämtliche Viren einmal nachgucken. Die können alle die Nieren schädigen. Und eine akute Niereninsuffizienz kann natürlich dadurch ausgelöst werden. Auch bakterielle Infektionen, ohne dass man es merkt. Aber das ist bei dem Menschen natürlich eher ungewöhnlich. Der hat überhaupt keine Entzündungswerte. Leukozyten sind normal. CRP ist normal. Dass das eine bakterielle Infektion ist, glaube ich ja nicht. So. Diabetisch haben wir gesagt, nein. Hypertonie-bedingt ist es auch nicht. Wie können Sie dann eine Autoimmunnephritis mehr oder weniger abklären? Ja, mit Biopsie, mit Gewebeprobe. Ja, Oder mit bevor Sie aber an irgendwelchen. die Gewebeprobe, ist sicherlich sehr, sehr wichtig. Das kommt aber als letzter Schritt dann, denke ich. Was sollte Oder man noch machen? Antikörper in Blut bestimmen. Ja, welche Antikörper sind es? Dann frage ich mal so. Ja, fällt mir nicht an, Momente. Ja, man kann zum Beispiel P-Anker, C-Anker bestimmen. Ah, Das sind ja, natürlich T8, so ja. Ja, P-Anker, C-Anker-Werte können Sie bestimmen. Sie können auch natürlich die Immunglobuline bestimmen. Eins haben wir natürlich vergessen, was kann dann auch eine Niereninsuffizienz auslösen? Ein multiples Myelom oder eine Amyloidose. Ja? Ein multiples Myelom kann natürlich Laichketten produzieren, sogenannte Benz-Jones-Proteine, die dann die Nierenfilter kaputt machen und dann eine Niereninsuffizienz auslösen. Oder aber die Laichkettenkrankheit, die Laichkettenamyloidose, die kann auch eine Niereninsuffizienz auslösen. Und die Myelomerkrankung können Sie im Blut erkennen, ja, wenn Sie einfach eine Serumelektrophorese machen, eine Gammazacke erkennen, einen M-Gradienten in der Gammazacke und auch noch eine Immunfixation machen vielleicht, dann sehen Sie, ob da vielleicht ein Myelom vorhanden ist oder nicht. Wenn das nicht der Fall ist, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als tatsächlich in die Niere einmal reinzustechen. Aber Sie haben bei diesem Menschen ja P-Anker und C-Anker abgenommen und dann sehen Sie, dieser Mensch hat erhöhte P-Anker-Werte. Was sagt uns das jetzt? Hallo? Ja, ich weiß schon, aber ich habe vergessen. Ja, Sie das hören, war ich so lange. dachte, die Verbindung ist weg, deswegen habe ich jetzt nochmal nachgefragt. Also, wichtig ist, Sie haben jetzt P-Anker. Und das ist für Sie eine P-Anker-induzierte Nephropathie. So, und das ist mehr oder weniger eine Autoimmunkrankheit. Und jetzt müssen Sie wie dagegen vorgehen. Was machen Sie als nächsten Schritt? Ja, Therapie, Cortisontherapie, Steroidtherapie, oder? Ja, eigentlich sehr gut, aber Sie sind kein Facharzt für Nierenkrankheiten. Was Ja, machen Sie? Nephrologie. Konsil, ne, ein nephrologisches Konsil anfordern. Sie müssen ganz dringend den Patienten urologisch oder nephrologisch vorstellen und sagen, hier, ich habe all das gemacht und seht her, dieser Mensch hat irgendwie eine P-Anker-induzierte Nephropathie. Ja? Und der Nephrologe muss sich alles gemeinsam angucken und davon ableiten, was zu tun ist oder nicht. Bei Niereninsuffizienz muss man noch zwei, drei Dinge noch genau angucken. Wissen Sie, was das vielleicht so sein könnte? Was ist mit einer Niereninsuffizienz immer so ein bisschen verbunden? Ich hatte gesagt, der Mann hat ein Kalium von 6. Worauf sollte man noch achten bei der Niereninsuffizienz? Ja, Parathormon. Ja, sehr Parathormon. gut. Parathormon sollte man Die einmal angucken. Kalkulation, ja, kann man versuchen, ja. Ja, Calcium sollte man angucken, Phosphat sollte man angucken und Calcitriol sollte man nochmal angucken, ne? Weil mit einer Niereninsuffizienz kommt diese Achse einmal so durcheinander und damit dieser Mensch nicht diese Probleme hat. So, Sie stellen diesen Menschen jetzt nephrologisch vor. Was müssen Sie aber mit diesem Herrn noch machen in dem Fall? Er hat ein Kalium von 6. Warten Sie einfach zu. Was soll mit dem jetzt passieren? Ja, nein, diese Welt ist so, ich gebe Zuckerlösung mit Insulin, um sie reduzieren und die Wie? Kaliumwerte zu reduzieren. Ja, wie viel geben Sie denn da, wenn ich so fragen darf? Ja, ich muss erstmal Blutzucker kontrollieren, danach, ich erinnere Ja. nicht die Einheit, ja. Ja, der hat einen ganz normalen Zucker. Wie viel? Was geben Sie ihm jetzt? Was geben Sie an Glukose und wie viel Insulin? Weiß ich nicht, die Einheit. Ich persönlich, das ist jetzt meine Regel. Ich habe immer die Zweierregel immer angewendet, wenn es mal sowas kam. Dazu gehört 200 Milliliter Glukose 10 plus 10 Einheiten 10 Einheiten, okay, wirkendes 10 Einheiten. Insulin, ja, in 2 Stunden. Also 200 Milliliter Glukose 10, 10 Ja. Einheiten. Wir können auch 20 Einheiten geben, ist nicht schlimm. An Actrapid oder Novorapid und dann in 2 Stunden reinlaufen lassen. Aber Sie dürfen eins nicht vergessen, dieser Mensch hatte einen Harnstoff von 160, 170. Der hat ein Kalium von fast 6 und der hat ein Kreatinin von 4,6. Was Okay. sollten Sie mit diesem Menschen machen in dem Falle? Ja, Diuretika, ich kann Diuretika geben oder Blutwäsche. Ja, wo wird denn so eine Blutwäsche gemacht? Ja, eine Dialyse. Wo wird es gemacht? Auf der Intensivstation. Ja. Früher braucht der Patient was ich erinnere auf Türkische Namen, Katheter, ja. Ja, Vor der ja. Hirnuntersuchung. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Das ist auch nicht Ihre Aufgabe, ja. Das soll die Intensivstation machen, ja. Wenn, Sie müssen einfach nur die Indikation stellen. Dem Patienten geht es nicht gut. Die Nierenwerte sind nicht gut. Der hat ein zu hohes Harnstoff. Kalium ist irgendwie sehr, sehr hoch. Und Sie rufen einfach auf die Intensivstation an, nachdem Sie mit Ihrem Oberarzt gesprochen haben und sagen, dieser Mann, der gehört auf die Intensivstation. Der kann Herzrhythmusstörungen bekommen, der kann alles Mögliche bekommen. Der scheidet nicht mehr richtig aus und der muss auf der Intensivstation eingestellt überwacht werden. Ob die dann dem Katheter legen oder ob die sagen, Braunüle reicht erstmal aus, das sollen die selber entscheiden. Also ich habe auch ein bisschen auf der Intensivstation gearbeitet. Ich weiß, dass man bei solchen Patienten nicht sofort mit einer Dialyse reingeht. Man gibt erstmal viel Diuretika. Und man kippt Wasser trotzdem rein, auch wenn die Ödeme haben oder nicht, wenn das Herz richtig gut pumpt. Dafür ist dann die Echokardiographie gut geeignet. Und dann wartet man erstmal zu. Ja? Und wenn der Nephrologe kommt und sieht, ja, P-Anker induzierte Nephropathie, und das ist eine Autoimmunnephritis, dann wird er noch sagen, ja, gib dem mal 250 Cortison täglich dazu. Und bevor man das macht, auch nochmal eine Nierenbiopsie, damit man das Ganze auch histologisch nochmal gesichert hat. Das ist aber Sache des Nephrologen. Und dann haben Sie das Paket rundum fertig. So. Haben Sie schon mal so einen Fall gehört? Haben Sie damit mal was zu tun gehabt? Während Studium habe ich gehört. Ja. Okay, gut. Aber ich Also. habe viele Patienten mit Beinödem und Lungenödem. Ich habe diese Patienten so behandelt in der Notaufnahme. Ich habe so viel gesehen. Ja, sehr gut. Sie sehen, das kommt also eine Niereninsuffizienz akut, kann tatsächlich zu einer Hydropendekompensation führen. Und dann müssen Sie einfach nur Schritt für Schritt arbeiten, einfach logisch nachdenken, was kann kommen, woher, wieso und weshalb. Und Sie können vieles parallel machen, dann können Sie diesen Menschen auch relativ rasch helfen. Ja? Und ich hatte auch mal vor geraumer Zeit so einen Patienten gehabt. Und die Kardiologen hatten den aufgenommen, hatten im ersten Moment auch richtig gedacht, ob das auch eine Autoimmunnephritis sein kann, haben alles Mögliche an Virenserologie und auch P-Anker, C-Anker, alles abgenommen. Und weil der Mensch durch diese Niereninsuffizienz auch eine pathologische Elektrophorese hatte, hatten sie den dann zu uns geschickt mit der Frage, ob der ein Myelom haben kann oder nicht. Das Dumme war aber, die Immunfixation, die war unauffällig. Ja, und damit haben sie ein Myelom ausgeschlossen. Und dann habe ich mir alles nochmal genauer angeguckt und habe dann gesehen, der ist doch P-Anker positiv. Der hat doch eine Autoimmunnephritis. Ja, und da schon mal bei uns war, habe ich dann gesagt, dann müssen wir noch eine Amyloidose ausschließen, haben ihn dann nochmal Beckenkamm punktiert und wir haben ihn dann tatsächlich zur Nierenbiopsie geschickt. Und der Pathologe rief dann sofort an und meinte, das ist eine P-Anker-induzierte Nephropathie, ja, ganz schnell. Und dann haben wir gesagt, der muss in eine nephrologische Klinik, ganz schnell. Und den haben wir dann einfach dorthin verlegt. Ja, also so schnell kann das kommen. Okay? Wir haben Kollegen andere Fragen?